Thank you for the shoe. Ja, hier ist kein Fahrradweg! Hier sind Fußgängerweg, oder? Können wir dann nochmal bei dir? Lass doch von nicht angehen! Ich denke, so, ich glaube, wir sollten nicht die richtige Frau geht nicht sicher stellen. Ich kann den Arsch aufgeben. Komm her, Frau. Ich habe ein bisschen Küppi, aber muss auch so gut sein. Aber noch ein bisschen Baby. Ich habe nur Ich habe eine Frage.